Hebräer Kapitel 3. Derhalben, ihr heiligen Brüder, die ihr mitberufen seid durch die himmlische Berufung, nehmet wahr des Apostels und hohen Priesters, den wir bekennen, Christi Jesu, der da treu ist dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Dieser aber ist größerer Ehre wert denn Mose, nach dem, der eine größere Ehre am Haus hat, der es bereitet, denn das Haus. Denn ein jeglich Haus wird von jemand bereitet, der aber alles bereitet, das ist Gott. Und Gott zwar war treu in seinem ganzen Hause als ein Knecht zum Zeugnis des, das gesagt sollte werden, Christus aber als ein Sohn über sein Haus, welches Haus sind wir, so wir anders das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung bis ans Ende fest behalten. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, so ihr hören werdet seine Stimme, so verstocket eure Herzen nicht, als geschah in der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste. Da mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum ich entrüstet ward über dies Geschlecht und sprach, immerdar irren sie mit dem Herzen, aber sie wussten meine Wege nicht. Dass ich auch schwur in meinem Zorn, sie sollten zu meiner Ruhe nicht kommen. Seht zu, liebe Brüder, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, das da abtrete von dem lebendigen Gott, sondern ermahnet euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstocket werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Christi teilhaftig worden, so wir anders das angefangene Wesen bis ans Ende festbehalten. Solange gesagt wird, heute, so ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht, wie in der Verbitterung geschah. Denn etliche, da sie höreten, richteten eine Verbitterung an, aber nicht alle, die von Ägypten ausgingen, durch Mose. Über welche aber ward er entrüstet 40 Jahre lang? Ist's nicht also, dass über die, so da sündigten, deren Leiber in der Wüste verfielen? Welchen schwur er aber, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, denn den Ungläubigen? Und wir sehen, dass sie nicht haben können hineinkommen um des Unglaubens willen.